danken dir, dass du deinen Geist der Liebe ausgibst in dieser Zeit. Und Herr, wir wollen mehr. Herr, wir wollen tiefer, Herr. Und Herr, es gibt eine Schwelle, Herr, über die wir in das Meer eintreten, Herr. Es gibt eine Schwelle, Herr, durch die wir in neue Dimensionen eintreten. Und diese Schwelle ist die Schwelle der Hingabe, Herr. Wo wir uns wirklich dir hingeben, Herr. So wie du im Tempel von Salomo auf das Opfer gefallen bist mit deinem Feuer, Herr. So ist es auch heute noch so, Herr, wo wir uns dir hingeben, Herr. Als die Urgemeinde, die ersten 120, sich 10 Tage zum Gebet hingegeben haben und zum Lobpreis, Herr, bist du gekommen und bist du gefallen, Herr. Weil du hattest gesagt, wartet in Jerusalem, bis ich euch die Verheißung des Vaters sende. Und du hast sie gesendet auf Herzen, die sich dir hingegeben haben, die sich dir zur Verfügung gestellt haben, die sich dir ausgeliefert haben, Herr. Und Herr, diese Hingabe beginnt damit, dass wir nicht mehr erlauben, dass wir von irgendwas anderem abgelenkt werden, Herr. Dass wir auch jetzt im Lobpreis nicht mehr erlauben, dass wir von irgendwas abgelenkt werden. Dass wir nicht mehr erlauben, dass wir irgendwie eine solche Zeit des Lobpreises irgendwie so selbstverständlich nehmen und sagen, okay, wieder ein Programmpunkt gehört dazu, Glory Life Schule, Lobpreis. Nein, Herr, das ist eine Zeit, Herr. Lobpreis und Anbetung ist eine Zeit, wo wir uns dir hingeben. Es ist eine Zeit, wo wir uns dir weihen. Es ist eine Zeit, wo wir dich anbeten im Geist und in der Wahrheit, Herr. Und du kommst auf das vorbereitete Opfer, Herr. Du hast gesagt in deinem Wort, wir bringen Lobpreisopfer, Frucht der Lippen, die deinen Namen preisen. Herr. Danke, Herr, dass du jedem von uns hilfst, Herr. Herr, dass wirklich dieser Lobpreis, Herr, den wir zu dir bringen, Herr, nicht nur Lieder singen ist, Herr. Herr, nicht nur irgendwie eine Going Through the Motion, ein Programmpunkt, sondern Herr, dass es wirklich echte Herzenshingabe ist, Herr. Echte Herzenssehnsucht, Herr. Echte Ausrichtung, Herr. Ausrichtung, wo wir sagen, okay, ich gebe dir diese Zeit, wo ich mich wirklich ausrichte, wo ich mich von nichts mehr sonst ablenken lasse, wo ich mich von nichts mehr sonst beschäftigen lasse, sondern wo ich voll und ganz für Gott da bin. Es beginnt mit dieser Hingabe. Es beginnt mit dieser Weihe. Komm, tu das einfach mal gerade jetzt, also wir sind bestimmt hier als Glory Life Schüler ein übernatürlicher Weltveränderer zu sein. Dafür hast du dich angemeldet. Und dafür hast du sozusagen unterschrieben, ein übernatürlicher Weltveränderer sein zu wollen. Und du wirst nur die Welt übernatürlich verändern mit der frischen Substanz Gottes. Und die frische Substanz Gottes kommt immer auf Hingabe, kommt immer auf Auslieferung, kommt einfach wirklich auf Klarheit, kommt auf Entschiedenheit. Also sag ihm einfach mal gerade jetzt, dass du dich ihm hingibst, sag ihm einfach mal gerade jetzt, Herr, hier bin ich, Herr, ich will mehr von dir, ich will dich anbeten, ich will dich groß machen, ich will mich jetzt von nichts anderem ablenken lassen, tu alles andere weg, tu jede Lauheit weg, jeden Gedanken, okay, gut, jetzt, dann kommt dann gleich nochmal ein Lied und dann setzen wir uns wieder hin und was auch immer. Herr, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit aus unserem Herzen. Tu das weg. Lass wirklich zu, dass der Heilige Geist übernimmt, dass der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt heute Abend. Oh, ja, bring ihn deine Entschiedenheit zum Ausdruck. Come on, lass uns ihn anbeten. Im Geist und in der Wahrheit. Come on. Schäger, lass los von euch selber. lassen in dieser Welt. Du bist dazu bestimmt, deine Umgebung zu verwandeln. Oh, komm, sieh dich. Vater, dass du Großes vorhast, Herr, mit jedem Einzelnen von uns, Herr. Herr, danke, Herr, dass du uns dazu bestimmt hast, Herr. Herr, durch unsere Gebete und indem wir unsere Gaben und unsere Zeit und unsere Liebe einsetzen, einfach, Herr, wirklich Menschenleben zu verändern, Herr. Herr, unsere Arbeitsplätze, unsere Nachbarschaften, unsere Familien, unsere Orte, unsere Nationen, Herr, wirklich diese Welt zu verändern, Herr. Du hast uns dazu bestimmt, du hast uns Gaben gegeben und du möchtest nicht, dass wir klein denken, Herr, von den Möglichkeiten, die du uns gegeben hast, Herr. Herr, sondern wir sind dazu bestimmt, wirklich, ja, wirklich diese Welt übernatürlich zu verändern, wirklich eine Spur der Veränderung zurückzulassen hinter uns, während wir vorangehen, Herr, während wir weitergehen, Herr, eine Spur von veränderten Menschenleben, Herr, eine Spur von geistlicher Veränderung, Herr, eine Spur von Veränderung, Herr, in den Leben der Menschen, eine Spur von Veränderung auch im geistlichen Klima um uns herum, Herr. Herr, wir wollen nicht klein denken. Wir bitten nicht um Vergebung, wo wir klein gedacht haben. Wir bitten nicht um Vergebung, wo wir unsere Möglichkeiten limitiert gesehen haben, Herr. Wir bitten nicht um Vergebung, wo wir nicht mit deinen Möglichkeiten gerechnet haben, Herr, sondern wo wir auf uns selbst geschaut haben, Herr, und damit limitiert waren, Herr. Oh, oh, ja, sag ihm das. Tut mir leid, Herr, wo ich auf mich selber geschaut habe. Ich will nicht mehr länger auf mich selber schauen, sondern ich will auf deine Möglichkeiten schauen in meinem Leben. Alles beginnt damit, Herr, dass wir unseren Platz einnehmen im Gebet, Herr. Dass wir unseren Platz einnehmen in der Fürbitte, Herr. Dass wir unseren Platz einnehmen im Gebet, Herr, für unsere Umgebung, Herr. Für die Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr. Herr, für die Menschen, die krank sind, die gebunden sind, Herr. Herr, für dein Leib, der schwach ist, gespalten ist und an vielen Punkten einfach nicht da ist, wo es sein soll, Herr. Herr, aber es ist nicht unsere Aufgabe zu jammern und zu klagen, sondern es ist unsere Aufgabe einzutreten, Herr, im Glauben und zu erwarten, dass du unsere Gebete gebrauchst, Herr, um Veränderung zu bewirken. Halleluja, Halleluja. Und so sagen wir, Heiliger Geist, fall gerade jetzt, Herr, fall auf jeden einzelnen Glory Life Schüler, fall mit deinem Geist des Gebetes, des Glaubens, Herr, fall mit deinem Geist des Gebetes, des Veränderung sieht, des Verwandlung sieht, Herr. Oh, fall mit deinem Geist der Entschiedenheit, fall mit deinem Geist der Vision in unseren Gebeten, Herr. Herr, dass wir in unseren Gebeten bereits unsere Zeltflöcke weinstecken, Herr. Herr, und für deine Möglichkeiten einstehen, Herr. Halleluja. Ja, verbind dich mit seinem Geist. Oh, beginn zu beten. Beginn jetzt gerade zu beten. Also du hast deinen persönlichen Einflussbereich. Beginn zu beten für deine Stadt. Beginn zu beten für deine Arbeitskollegen. Beginn zu beten für deine Familie. Beginn zu beten. Also für deinen Einflussbereich. Beginn zu beten für deinen Dienst, in dem Gott dich gesetzt hat. Für deine Gemeinde, wo Gott dich gesetzt hat, Einfluss zu haben. Für die Menschen in deiner Gruppe, in deinem Glory House, wo auch immer. Halleluja. Danke, Jesus, Herr, dass du dass du durch unsere Gebete wirkst. Tritt ein wirklich in diesen Geist der Fürbitte gerade jetzt. Gott will, dass du größer denkst. Halleluja. Lass dir deine Zone zeigen, für die er dich setzen will. Für die er dich gebrauchen will. Für die er dich beten lassen will. Halleluja. Und dann tritt ein und stell deinen Fuß drauf im Gebet und sag, jawohl, eingenommenes Land. Halleluja. Meine Familie, eingenommenes Land. Oh, meine Stadt, eingenommenes Land für den Herrn. Halleluja. Mein Land, eingenommenes Land für den Herrn. In meine Arbeitsstelle, Durchbruch in meiner Firma. Oh, lass uns eintreten, lass uns eintreten, lass uns unseren Platz einnehmen. Jeder Ort, auf den deine Füße treten, Gott hat ihn dir gegeben. Halleluja, also tritt drauf. Shakaralabasia kararabashi karararararara. Oh, sekarararabasi karararararara. Oh, rabasianda karararararara. Oh, rabasia rararara. Weil er dich gebrauchen möchte. Du bist hier an dieser Schule, weil da tief in dir drin dieses Empfinden ist, Gott hat einen gewaltigen Plan, Gott hat einen großen Plan und ich soll ein Teil davon sein und ich soll ein wichtiger Teil davon sein. Deswegen hat er dich gesetzt. Halleluja. Halleluja. Also wenn du deinen Fuß noch nicht auf dein Land gestellt hast, dann tu es gerade jetzt. Tu es gerade jetzt. Positionier dich. Positionier dich im Geist. Sag, eingenommenes Land. Eingenommenes Land. Eingenommenes Land. Und lass dir von ihm die Zeltpflöcke erweitern. Oh, frag ihn, Heiliger Geist, wo soll ich vielleicht drüber hinausschauen, über den Bereich, in den ich bisher hineingeschaut habe? Wo soll ich vielleicht weiter schauen, als ich bisher gesehen habe? Wo soll ich größer denken, als ich bisher gedacht habe? Halleluja, Halleluja. Und lass den Heiligen Geist zu dir sprechen. Und dann sag, okay, Heiliger Geist, ich stelle meinen Fuß drauf. Ich stelle meinen Fuß drauf. Und ich sag, eingenommenes Land. Eingenommenes Land. Halleluja. Eingenommenes Land. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für eingenommenes Land. Danke, Jesus, für Söhne der Herrlichkeit. Übernatürliche Weltveränderer, die stark stehen, Herr. Die wissen, wer sie sind, Herr. Die wissen, wozu du sie berufen hast. Die vorangehen, Herr. Herr, die sich ihren Horizont erweitern lassen vom Heiligen Geist. Immer wieder ein Stück mehr. Immer wieder ein Stück weiter. Die nicht zulassen, dass ihr Blick eng wird. Die nicht zulassen, dass ihr Herz lau wird. Die nicht zulassen, dass sie gleichgültig vor sich hinleben. Die nicht zulassen, dass sie sich mit weniger zufrieden geben, als wirklich ihre Welt zu verändern. Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Er spricht zu dir, er spricht zu dir. Lass ihn zu dir sprechen, lass ihn zu dir sprechen. Frag ihn, Heiliger Geist, wo möchtest du, dass ich meine Zeltpflöcke noch ein Stück weiter stecke? Frag ihn, Heiliger Geist, wo möchtest du, dass ich mich noch über mehr von dir im Geist positionieren lasse? Egal, ob du hier live vor Ort bist oder über Livestream, stell ihm diese Frage. Und dann sag, ja Herr, ich nehme meine Position ein. Ja Herr, ich stelle meinen Fuß auf das Land, das du mir gegeben hast. Ja Herr, ich lasse mich gebrauchen. Oh, Karabasi, karararararararara. Ja, vielleicht wunderst du dich, was er dir zeigt gerade jetzt. Aber weißt du, das ist ein Geist. Ich habe am Sonntag ja auch darüber gepredigt. Wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, wenn du Schüler bist, dann hör dir die Predigt vom Sonntag an. Weil es ist eine Zeit, wo Gott wirklich unsere Zeltpflöcke der Vision, der Sicht, die Gott uns gegeben hat, weiterstecken möchte. Es ist eine Zeit, wo er uns positionieren möchte. Vielleicht bist du auch noch einer von denjenigen, die noch ein bisschen an der Seitenlinie sitzen. Die einfach, ja, die gerne eine gute Botschaft hören, gerne sich auferbauen lassen durch das Wort Gottes, aber die bisher noch nicht wirklich aktiv ihre Position eingenommen haben im Leib Christi. Ja, in der Gemeinde, für die Gemeinde und für die Menschen, zu denen die Gemeinde gerufen ist, zu denen du gerufen bist, die ihren Platz noch nicht aktiv eingenommen haben, die noch keinen Output wirklich haben, die bisher vielleicht Input bekommen haben, aber noch sich nicht positioniert haben für Output. Weißt du, dann ist jetzt die Zeit der Positionierung. Herr, wo kann ich Output haben? Wo möchtest du mich gebrauchen? Wo möchtest du, dass ich es fließen lasse? Sei es in der Gemeinde, sei es außerhalb der Gemeinde zu den Menschen um dich herum. In dem Normalfall ist es beides, ein Teil von beidem. Lass dich einfach positionieren von ihm. Entscheide dich in dieser Zeit, nicht länger die Seitenlinie einzunehmen, nicht länger am Ufer zu stehen, sondern wirklich reinzuspringen in den Strom. Er sagte, der Strom ist nur so stark, wie du dich ihm hingibst, und der Strom ist auf die Dauer nur so stark, wie du ihn weiter fließen lässt und wie du dich entscheidest, die Hingabe nicht nur eine Hingabe zu sein, wo du es vom Herzen her Gott sagst, dass du dich hingibst, sondern wo du auch Schritte gehst der Hingabe, wo du beginnst, deine Zeit, deine Kraft, deine Gaben hinzugeben, um Gott zu dienen. Ja, da beginnst du wirklich permanent in den Strom einzutreten. Also, triff diese Entscheidung heute Abend. Vorbei mit der Seitenlinie. Nicht mehr länger Seitenlinie. Egal, ob du über Livestream zuschaust oder hier live vor Ort bist. Seitenlinie ist vorbei. Es ist nicht mehr die Zeit, als Sohn Gottes, als Tochter Gottes an der Seitenlinie zu stehen. Sondern es ist die Zeit, dich zu positionieren. Du bist ein übernatürlicher Weltveränderer. Denke nicht zu klein davon. Und gleichzeitig denke auch nicht, dass du noch ewig Zeit hast, um dich zu entscheiden. Denke nicht, dass du noch ein paar Jahre Zeit hast, bis du anfangen kannst, ihm zu dienen. Weißt du, es kann sein, in ein paar Jahren ist Jesus schon wiedergekommen. Und weißt du, dann stehen wir alle vor dem Richterstuhl Christi. Weißt du, vor dem Richterstuhl Christi, da kannst du nicht mehr Fürbitte tun. Vor dem Richterstuhl Christi kannst du nicht mehr den Verlorenen dienen. Vor dem Richterstuhl Christi kannst du nicht mehr die Gemeinde Jesu bauen hier auf dieser Erde, sondern da ist es vorbei. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit hier auf der Erde. Jetzt ist die Zeit. Die Zeit ist kurz. Paulus hat gesagt, kauft sie aus. Oh, positioniert euch. Sodass diese Zeit, die du hier auf der Erde verbringst, nicht sinnlos verbracht ist, nicht vergeblich verbracht ist, nicht fruchtlos verbracht ist. Sondern Jesus hat gesagt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe. Halleluja. Es beginnt mit der Hingabe. Es beginnt mit der Entscheidung, dich zu positionieren. Es beginnt mit der Entscheidung, von der Seitenlinie in den Strom zu springen. Es beginnt mit der Entscheidung, wirklich deine Position einzunehmen in seinem Leib, in seiner Gemeinde. Halleluja, in seinem Wirken in dieser Zeit. Halleluja. Oh, gib ihm selber deine Antwort. Oh, sprich zu ihm in deinem Herzen. Und lass ihn zu dir sprechen. Oh, lass ihn zu dir sprechen. Halleluja. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte, dass wir einfach ein, zwei Minuten wirklich der Ruhe vor Gott verbringen, vor seiner Gegenwart verbringen. und dass wir ihn einfach nochmal ganz konkret auch zu uns persönlich sprechen lassen. Woher möchtest du, dass ich meine Zeltpflöcke weitersticke? Wo möchtest du, dass ich einen Schritt gehe? Wo möchtest du, dass ich mich positioniere? Wo möchtest du, dass ich zu einem Teilhaber werde in deinem Reich, nicht nur zu einem Konsumenten, wo das noch der Fall war? Sicher nicht bei allen, aber vielleicht bei manchen. Woher möchtest du, dass ich in ein neues Land hineingehe? Woher möchtest du, dass ich einfach die Vision, die du mir gegeben hast, mit noch größerer Entschiedenheit verfolge und darauf zugehe? Dann lass ihn einfach zu dir sprechen. Weißt du, er bewirkt in dir das Wollen und das Vollbringen. Lass ihn einfach zu dir sprechen. Nimm einfach eine Position ein, in der du seine Stimme gut hören kannst. Du darfst dich hinsetzen, du darfst dich auf den Rücken legen, du darfst stehen, du darfst überschauen, was auch immer für dich richtig ist. Aber nimm eine Position ein, wo er zu dir reden kann. Wo deine Seele zur Ruhe kommt, sodass er zu dir reden kann. Dass er dir zeigen kann, was jetzt für dein Leben dran ist, wo es jetzt dran ist, Schritte zu gehen, wo es jetzt dran ist, weiterzugehen, wo es jetzt dran ist, vorwärts zu gehen, wo es jetzt dran ist, deine Position einzunehmen, auch im Gebet, im Dienst, in der Evangelisation oder im Weitergeben dessen, was du von Gott empfangen hast, wo auch immer. Er wird zu dir reden gerade jetzt. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du zu unseren Herzen redest, Herr. Danke, dass du zu jedem Einzelnen redest, Herr, gerade jetzt. Danke, Heiliger spricht und du merkst, ja, das ist was einfach auch für wirklich, ja, was ich weiter bewegen soll, wo ich mich dahinter klemmen soll, wo ich damit vorwärts gehen soll, dann bitte ich dich einfach, schreib das auf, was er dir gezeigt hat. Schreib das auf. Schreib das auf. Tust du ins Handy eingeben oder schreib es auf einen Zettel auf. Ich glaube, wir haben auch ein paar Zettel sogar da, wenn du einfach einen Zettel brauchst. Stifte sind unter deinem Stuhl, in der Verpflichtungserklärung, wie auch immer. Aber schreib das auf, was er dir zeigt. Es ist wichtig, auch du zu Hause, schreib das auf, was er zu dir spricht, weil es ist wichtig, in solchen Momenten der Gegenwart Gottes ist eine besondere Präsenz da, wo Gott in einer besonderen Weise spricht, und das, was er dir da sagt, ist in dem Moment so klar. Aber wenn du dann wieder in einer anderen Atmosphäre bist, dann kann es sein, dass es wie wieder unzugänglich ist und du weißt es gar nicht mehr oder du hast nicht mehr richtig Zugang dazu. Deswegen jetzt einfach in dieser Atmosphäre, ich gebe dir noch eine Minute länger Zeit, schreib das auf, was er dir zeigt. Notier das, mach dir Notizen, sodass du es nicht vergisst. Zeigt dir auch nicht nur Dinge, die irgendwann in 5 Jahren sein werden, sondern auch ganz besonders zeigt er dir die nächsten Schritte. Fang einfach da an. Solche Dinge sagt er zu dir. Fang einfach da an. Nimm da das Land ein. Beginne da, mir zu dienen. Beginne da, aufzutauchen. Kein U-Boot mehr zu sein, das am Sonntag auftaucht zum Gottesdienst und dann wieder abtaucht. Und man sieht nichts mehr von ihm und hört nichts mehr von ihm die ganze Woche. Sondern entscheide ich, deinen Platz einzunehmen und aufzutauchen. Kein Ersatzspieler mehr, sondern voll im Sturm dabei. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, für jeden einzelnen Glory Life Schüler, Herr, den du positionierst in dieser Zeit, Herr. Den du aktivierst in dieser Zeit, Herr. Den du wirklich losschießt, Herr, mit göttlicher Antriebskraft, Herr. Göttlicher Raketenantriebskraft, Herr. Liebesantriebskraft, Herr. Der durch die Liebe wirksame Glaube. Danke, Herr, dafür. Danke, Vater, dafür. Danke, Jesus. Noch 30 Sekunden. Hier. Wow, er tut wirklich Neues, auch hier in der Glory Life Schule. Jeder einzelne Glory Life Schüler, weißt du, du bist wichtig. Jetzt ist die Zeit nicht nur, wo du hörst, sondern jetzt ist die Zeit, wo du aktiviert wirst. Jetzt ist die Zeit, wo du beginnst zu gehen. Jetzt ist die Zeit, wo du beginnst, deinen Platz einzunehmen. Halleluja. Preis den Herrn. Und in dieser ersten Stunde heute Abend wollen wir dich weiter aktivieren. Das wird die letzte Stunde, voraussichtlich letzte oder vorletzte Stunde sein, zum Thema Aktivierung in prophetischen Gaben vorerst. Ja. Und heute Abend, ich hatte es ja schon angekündigt, wollen wir speziell aktivieren die von Paulus so genannte Gabe der Sprachenrede mit Auslegung. Und wir sehen, auch das können wir aktivieren heute Abend. Und dabei wird uns heute Abend meine wunderbare Frau Irina leiten. Halleluja. Also, lass uns ihr mal einen kräftigen Applaus geben. Amen. Halleluja. Aktivieren ist gut. Amen. Sag mal zu deinen Nachbarn, aktivieren ist gut. Wir sind in der Schule. Halleluja. Ein Segen sind wir in der Schule. Halleluja. Ja, wir wollen, wie Georg das schon angekündigt hat, heute weiter in den prophetischen Gaben gehen und uns mit Sprachengebet und Sprachenrede plus Auslegung beschäftigen. Das ist ja was anderes. Sprachengebet ist für wen? Für alle. Was sagt Paulus in 1. Korinther 14, 5? Ich wollte, dass ihr alle in Sprachen redet. Und wir haben das eigentlich so erlebt, dass für wen wir auch immer gebetet haben, das empfängt jeder. Also normalerweise, wenn nicht extreme Blockaden oder so sind, empfängt jeder das. Also kann man nicht sagen, oh nee, ist nur für einen bestimmten Teil des Leibes. Nein, der Heilige Geist möchte in jedem Einzelnen wohnen. Und Halleluja, durch das Beten in neuen Sprachen wohnt definitiv der Heilige Geist viel mehr, also in Fülle, absolut in uns. Es ist eins, ich würde sagen, es ist echt eins der größten Geschenke, auch mit vom Kreuz, das Jesus uns geschenkt hat durch seine Erlösung, durch sein Gehen zum Kreuz. Es ist wirklich der Heilige Geist, der von uns Besitz nimmt. Und wo wir beten, Halleluja, nicht diese, weil du weißt selber, wir kommen im Verstand, in unserer normalen Sprache, jetzt Deutsch normalerweise, relativ schnell ans Ende. Du betest für eine Person, aber du kommst ans Ende und dann hilft uns der Heilige Geist. Und er betet vor allen Dingen in uns unmanipulierte Gebete. Im Deutschen, ja, in der Muttersprache, können wir immer noch manipulieren, was wir uns wünschen. Oh Herr, ändere meinen Ehepartner, ändere meine Schwiegermutter oder was auch immer. Dabei sagt der Herr die ganze Zeit, du solltest dich ändern. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Ja? Und es ist so gut, wenn wir dazu Ja sagen, zu dem Sprachengebet. Und ich glaube, Gott möchte das aktivieren in uns. Weil es gibt eine Kraft in dieser Welt und das ist die Kraft des Teufels, des Antichristen, der es nicht möchte, dass wir in Sprachen beten auch. Hast du vielleicht schon mal erlebt, dass du es manchmal wie vergisst und es ist wie weg, irgendwie in Sprachen zu beten. Und Halleluja, gibt es die Glory Life Schule, wo dir gesagt wird, Turbo an. Hatten wir doch schon mal rum. Und wieder in Sprachen beten. Halleluja, weil es ist, we need it. Ja, wir brauchen es in dieser Zeit absolut. Wenn du irgendwie im Übernatürlichen unterwegs sein möchtest, nicht einfach nur hier in diesem natürlichen Leben ein langweiliges, also geht, ist schon unter allem Christenleben, muss man sagen, leben möchtest, dann schick den Heiligen Geist weg und sag, ach, in Sprachen beten, das brauche ich nicht, das machen nur ein paar, der Pastor macht es und er macht es für uns alle. Nein, jeder macht es für sich selber und für andere, weil wir beten ja Geheimnisse zu Gott. Wir bitten zu Gott, es sind Fürbitten zu Gott, es ist Lobpreis, der zu Gott aufsteigt. Und ja, es ist für jeden. Es ist wirklich für jeden. Wir werden gefüllt vom Heiligen Geist, indem wir in Sprachen reden. Du hast es sicher schon erlebt, ja. Du fängst an, bist irgendwie müde, fertig, was, irgendwas ist passiert. Und du fängst an, in Sprachen zu beten und wumm, wirst du auferbaut, ja. Es ist, unsere Ermutigung. Er ist unser Ermutiger. Wir beten in Sprachen und wupp, heben sich Sachen, die da sogar, die sich irgendwie draufgelegt haben. Und du merkst, wie du erfrischt wirst, wie du fröhlich wirst, wie die Freude blubbert hoch wieder. Oh, Halleluja, die Freude ist ja noch da. Juhu. Und deshalb hat er uns das gegeben. Halleluja. Es hilft uns auch, im Geist zu leben. Weil es gibt, wie du weißt, alle möglichen Sachen, die ablenken wollen, die dich hier ablenken wollen, die dich da ablenken wollen, die dich im Fleisch, in den Sinnen lassen, sein lassen wollen. Und durch das Sprachengebet einfach, dass wir Halleluja immer mehr ständig möglichst praktizieren in unserem Innern, Halleluja, werden wir frei von diesen Dingen. Interessieren uns viele da Sachen überhaupt nicht mehr. Weißt du, wo du sagst, boah, da bin ich noch total versucht in diesen Sachen, oh, gern mal einen trinken zwischendurch oder was weiß ich, mal einen rauchen oder egal, ja, was auch immer. Aber ich sag dir, wenn du, je mehr du mit dem Geist gefüllt bist und Halleluja, dieses Sprachengebet praktizierst, umso mehr wird dir das, ja, brauchst du es nicht mehr. Erkennst du, ich brauch's gar nicht. Es ist eine Sache, die mich ablenkt, aber die ich gar nicht brauche, weil ich bin so dermaßen voll vom Heiligen Geist. Und ich habe so eine Gemeinschaft mit dem Gott, weil sobald du anfängst, in Sprachen zu reden, es ist der direkte Draht mit Gott im Geist. Direkt. Halleluja, redest du Geheimnisse, betest du Sachen in deinem Geist zu Gott. Und dafür sind wir bestimmt, wir sind ja wiedergeboren, aus dem Geist Gottes. Und unser Geist sehnt sich danach, nach seinem Geist. Und durch das Sprachengebet, Halleluja, sind wir zack, docken wir an ihn. Und du hast es vielleicht schon erlebt, ich erlebe das jedes Mal, wenn ich in unser Fitnessstudio gehe, da geht dermaßen der Motor an. An anderen Orten auch, aber irgendwie ist es da besonders auffällig. Brauch's wohl. Also mach das, ja. Überlass dich dem Heiligen Geist, aber nicht nur, ja, nicht nur macht der Heilige Geist es übernatürlich, dass es so bumm und du merkst, es fängt in dir an zu beten. Wir haben auch Autorität darüber, in Sprachen zu beten. Wir können einfach sagen, Heiliger Geist, erinnere mich, in Sprachen zu beten. Lass es nicht, binde jeden Geist, der mir das irgendwie wegnimmt und dass ich gar nicht mehr dran denke, in Sprachen zu beten. Das, ja, genau, aus den Augen, aus dem Sinn irgendwie. Sondern, Heiliger Geist, erinnere mich daran, dass ich ständig beim Autofahren, bei allem, was ich mache, bügeln, was auch immer du machst, ja, arbeiten, wo du nicht total deinen Verstand gebrauchst, einfach in Sprachen zu beten, dich auf dein Sofa legst und einfach die Zeit mit dem Herrn genießt und in Sprachen betest. Halleluja. Und du wirst gestärkt, es stärkt unseren inneren Menschen. Und wer braucht Stärkung in dieser Zeit? Schakalakabonki. Also wenn du sagst, boah, Herr, mach mich stärker, dann ja, bet einfach mehr in Sprachen. Halleluja, nimm jede Gelegenheit wahr, so dass es immer automatischer ist. Dass wir immer automatischer die ganze Zeit einfach in Sprachen beten. Halleluja. Und es katapultiert uns wirklich aus diesem sichtbaren, natürlichen Bereich, diesem irdischen, verhafteten, katapultiert es uns echt in den Raum des Glaubens, in den übernatürlichen Raum, wo alles möglich ist, wo diese Sachen, diese Begrenzungen plötzlich weg sind. Halleluja. Wo du für jemanden betest und im Natürlichen dachst du, oh, Hilfe, wie soll das werden oder so. Aber du gehst in den Geist, du fängst an, in Sprachen zu beten und plötzlich merkst du, ja natürlich, ja klar, ja Halleluja, wächst dieses Bein raus. Ja natürlich geht dieser Infekt weg oder dieser Krebs oder was auch immer. Halleluja! Oh, das ist so gut. Halleluja! Möchtest du mehr im Übernatürlichen sehen, gebraucht werden? Halleluja! Das ist unser Mittel. In Sprachen beten. Wir kommen nicht drum rum. Letztlich. Und es ist ja auch so einfach. Man muss ja sagen, Ist ja nicht wie eine weltliche Sprache zu lernen mit großer Grammatik und so weiter, sondern übergibst dich einfach dem Heiligen Geist und betest. Und dann gibt er dir sogar mehr Sprachen. Ja, es gibt ja mehr, du kannst ihn anbeten, es gibt Anbeten, indem du in Sprachen betest. Es gibt Kriegsführung, Kampf, ja, Halleluja, übergib dir, es ist nicht immer nur eindimensional, also nur immer nur eine, so betet man, sondern es sind unterschiedliche Gebetsarten auch, die der Heilige Geist durch uns beten möchte. Und es ist wirklich ein absolut effektives Mittel im Übernatürlichen, gefüllt mit Gott zu leben. Und auch, was es auch bewirkt, was auch stark ist, das hast du vielleicht auch schon erlebt, du warst irgendwie traurig oder irgendwie waren da noch Sorgengeister oder Wunden vielleicht auch noch und du betest in Sprachen und es ist eine Heilung, die passiert, das ist eine Reinigung, die passiert, der Heilige Geist spült dich durch, er spült alles raus, wenn du in Sprachen betest, gib dich dem hin, nicht nur Schalababa, Schakabarashama, sondern praktizier es wirklich, nimm dir Zeit, Halleluja, jetzt möchte ich mal richtig morgens, mindestens 5 Minuten will ich einfach in Sprachen beten und dann, Halleluja, beim Autofahren, beim Einkaufen, was gibt es Besseres, als in Sprachen zu beten, Halleluja, als über irgendwas Dummes rum, an irgendwas Dummes rumzudenken, beten wir lieber in Sprachen. Halleluja. Und es ist auch ein Schutz, ja. Es gibt Berichte, wo ein Bericht, weiß ich noch, von einer Frau, also wahre Geschichte, die durch den Wald ging und es lauerte ihr ein Vergewaltiger auf und wollte sie vergewaltigen. Und sie betete die ganze Zeit in Sprachen. Und später kam dieser Mann vor Gericht und irgendwie kam sie da auch hin. Und dann hat... Dann wurde er gefragt, weil es war klar, er wollte auch sie vergewaltigen, warum er das nicht konnte, warum er es nicht getan hat. Und dann hat er gesagt, ja, da waren doch zwei Engel, nicht zwei Engel, sondern es waren zwei Männer neben ihr. Wie hätte ich da diese Frau vergewaltigen können? Weil da war rechts und links ein Mann neben ihr, als sie durch den Wald ging. Halleluja, das passiert. Wenn wir im Geist beten, übernatürlicher Schutz ist da. Also wenn du in irgendeine brenzlige Situation kommst, fang an in Sprachen zu beten und dann übernatürlicher Schutz, Engel werden dazu gerufen. Halleluja. Also es ist der Hammer, ja, das, was wir durch das Sprachengebet einfach haben, an Vorteilen. Und Halleluja, genau, geht noch weiter, gibt auch dieses Seufzen dann im Geist, in Römer 8, 26 und genau, das könnt ihr gerne mal nachlesen, 8, 26 folgende, wo wir im Geist sogar seufzen, wo das so eine Tiefe des Gebets ist, wo du manchmal gar nichts mehr sagen kannst, als nur seufzen und es ist höchst effektiv. Das ist höchst effektiv. Das ist, denkt nicht, oh ja, ist gar nichts, weil jetzt habe ich ja keine Worte gebraucht, weder im Verstand noch im Geist, sondern ich habe nur noch geseufzt. Aber das toucht das Herz vor Gott. Absolut. Ein Seufzen kann mehr als 5 Stunden Gebet machen, wenn es aus der Tiefe deines Geistes kommt und zu Gott kommt. Das ist stark. Das ist total stark. Halleluja. Und jetzt wollen wir heute noch unbedingt die Sprachenrede aktivieren. Was ist der Unterschied? Sprachenrede ist eine prophetische Gabe und in 1. Korinther 14, 1 folgende. Wichtig ist, denkt nicht, Auslegung der Sprachen habe ich ja noch nie gemacht. Wie soll ich das machen? Aber er sagt ja, eifert nach den geistlichen Gaben. Wir können alles haben, wonach wir uns ausstrecken. Halleluja. Wir haben die letzten Wochen immer wieder übereinander prophezeit und es ging doch sehr gut, oder? Mit dem Rahmen, mit dem Kreis, gegenüber. War powerful, war stark. Und heute wollen wir das Reden in Sprachen für uns selber und füreinander oder vielleicht auch noch mit dem Mikrofon aktivieren. Und es heißt in 1. Korinther 14, 1, strebt nach der Liebe, Eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophezeit oder weissagt. Denn wer in einer Sprache betet oder redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Also ne, diese direkte Verbindung mit Gott im Geist. Wer aber prophezeit, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache betet, erbaut sich selbst. Das ist diese Erbauung. Wer aber weissagt und prophezeit, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, betet. Mehr aber noch, dass ihr prophezeit. Und jetzt kommt es. Wer aber prophezeit, ist größer, als wer in Sprachen betet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Also, wir können entweder prophezeien direkt oder wir reden in Sprachen und legen es aus. Und das können wir auch. Halleluja. Die Sache ist die, es ist Auslegung. Es heißt nicht direkte Übersetzung. Ja, deshalb kann manchmal eine Sprachenrede länger sein als die Auslegung oder andersrum, weil es nicht normalerweise eine wörtliche Übersetzung ist, sondern normalerweise, du hörst eine Sprachenrede von dir selber oder von jemand anderem und dir kommt ein Gedanke, dir fällt was in den Geist. Da ist ein Gedanke, fürchte dich nicht vielleicht oder sowas, ja. Und den, genau, da denk nicht, oh, das war jetzt ich, sondern das ist ein Gedanke, den du von Gott bekommst, dann in deinen Verstand auch hinein, weil es soll ja von der Vertikalen mit Gott zur Erbauung der Gemeinde gehen. Also Sprachengebet, Erbauung von sich selber, vertikal mit Gott, Sprachenrede, Erbauung der Gemeinde. Halleluja. Oder auch, wenn du dir selber deine Sprachenrede auslegst, wirst du selber erbaut. Halleluja. Und vielleicht noch andere. Aber das ist dieses eine, das ist das Vertikale und das andere ist das Horizontale. Und alles geschieht zur Auferbauung der Gemeinde. Gott liegt so daran, dass seine Gemeinde, dass seine Kinder auferbaut werden. Dazu dient der prophetische Dienst. Zur Auferbauung, auch zur Ermahnung und zur Tröstung. Halleluja. Genau. Also das ist wunderbar, wir streben nach der Liebe und wir eifern nach den geistlichen Gaben. Also wir eifern auch heute Abend, lass uns eifern danach, dass wir die Sprachenrede, unsere eigene und auch die von anderen dann auslegen können. Weil genauso wie du die letzten Wochen prophezeit hast, kannst du genau auch das machen. Du nimmst einen Gedanken, was dir in den Sinn kommt, also reinfällt, erwarte, dass es Gott ist. Ja, natürlich immer in Übereinstimmung mit seinem Wort, immer in Übereinstimmung mit dem Geist der Bibel. Natürlich nichts außerhalb, aber im Geist. Und wir beten in Sprachen und dann erwarten wir, dass Gott zu uns redet, durch uns redet und einander Ermutigung, Auferbauung, Tröstung gibt. Halleluja. Wollen wir das zusammen machen? Halleluja. Ich glaube, Gott möchte zu uns reden. Er sehnt sich danach, zu seinem Volk zu reden. Und wichtig ist also, tu jeden Zweifel weg. Oh, am Ende ist nicht Gott oder so. Das musst du absolut wegtun, sondern du bist oder sind alle mit dem Geist erfüllt, reden alle in neuen Sprachen, beten alle in neuen Sprachen. Alle. Halleluja. Wenn noch nicht, können wir auch gerne beten, das ist keine Schande. Aber du empfängst es, jeder empfängt es. Und dann wollen wir heute diesen noch draufsetzen und in Sprachen reden. Halleluja. Und empfangen, was Gott sagt, die Auslegung empfangen. Und dafür wollen wir es so machen, wir haben hier Zettel auch, dass wir das im ersten Schritt machen wir das für uns selber. Du redest in Sprachen. Jeder redet in Sprachen und dann schreibt das auf. Du kannst auch dein Handy nehmen, da reinsprechen, nicht so laut. Wir können uns hier im Raum verteilen. Also wie du möchtest, entweder aufschreiben oder ins Handy sprechen. Direkt ist genauso gut. Aber erwarte, dass du das, was Gott, der Heilige Geist in dir bewegt, dass du es auslegen kannst. Halleluja. Gott ist gut. Genau, so einzelne Abschnitte, du musst jetzt nicht 5 Minuten beten und dann reden und dann erst, sondern rede einen kurzen Abschnitt und dann empfange und schreib es auf. Und einfach, es ist so dieses Abspringen. Einfach du, wir sind schon im Strom und aus dem Strom heraus fangen wir an, das aufzuschreiben und das zu notieren oder ins Handy reinzusprechen. Genau. Ach so, nein, nicht die Sprachenrede schreiben wir auf. Natürlich die Auslegung. Bitte nur die Auslegung, sonst wird es sehr lang. Der Abend wird lang. Wie ihr wollt, wenn ihr euch freier fühlt, könnt ihr euch auch woanders hinsetzen. Oder genau. Also so wie ihr euch oder hin, genau, hinsetzen, an die Bühne, hierhin. So, dass ihr wirklich frei seid, um Gottes Stimme zu hören. Auch am Livestream. Genau. Nehmt euch Zettel, Stift oder Handy, macht euch bereit und dann redet einfach Sequenzen und dann empfangt ihr einen Impuls von Gott, was das bedeutet, was er zu euch sagt oder auch zur Gemeinde sagt und dann schreibt das auf. Genau. Ja, ihr redet so lange in Sprachen, bis ihr spürt, jetzt läuft es wie über und jetzt, da fließt was, da kommt was hervor, da kommt was hervor, da kommt was heraus. Halleluja. Du kannst auch schnell in Sprachen, Shalabarajamasando. Wir können es auch zusammen machen, wenn das für euch leichter ist. Okay? Vielleicht machen wir es so, dass wir zusammen in Sprachen reden und dann, also ich würde es auch lieber aufnehmen. Halleluja. Amen. Manche schreiben noch. Halleluja. Wer hat alles etwas empfangen von Gott? Wer konnte was ergreifen, was er auslegen konnte, wo er seine Sprachenrede auslegen konnte? Halleluja. Ja, streckt mal die Hand. Halleluja, das sind doch fast alle. Super. Juhu. Sehr gut. Und die anderen, wo es noch nicht war, einfach, ihr praktiziert das einfach. Zu Hause, ihr könnt es zu Hause praktizieren. Setz dich hin, betest in Sprachen, betest zu ihm, dann redest du und lässt es fließen. Und zu wem, du spürst, Gott hat da zu dir geredet. Schreib mir deine Hand. Halleluja, Gott redet. Wir können seine Stimme hören. Halleluja, Gott ist gut. Und jetzt wollen wir in einem zweiten Schritt uns zu zweit zusammentun. Also such dir mal einen Partner, den du vielleicht nicht super gut kennst. Und dann wollen wir das miteinander praktizieren. Halleluja. Also bitte keine Ehepaare miteinander. Such dir mal jemand anders. Trau dich. Könnt aufstehen, ne? Ich denke, am besten wir stehen auf. Und dann fängt erst der eine an. Genau, der eine redet in Sprachen und du legst dann die Rede des anderen aus. Oder die eigene. Genau. Also betest, du redest in Sprachen und empfängst in dieser Rede etwas für den anderen. Okay? Habt ihr es verstanden? Du redest in Sprachen, wir reden in Sprachen und erwarten, dass wir einen Impuls, eine Rede von Gott für die andere Person empfangen. Halleluja. Und dann umgekehrt. Also jeder wird gesegnet. Reden und dann wird ausgelegt. Okay? Also, hat jeder eine Person? Habt ihr alle? Also jeder redet, nein. Einer redet in Sprachen und erwartet einen Impuls, eine Sprachenrede prophetisch für die andere Person zu bekommen. Okay? Die andere Person kann in Sprachen beten dabei. Das ist sowieso gut, ne? Aber nicht laut oder so, ne? Sondern nur für sich die eine und die andere Person, die dran ist, die redet bewusst laut in Sprachen und legt es dann aus. Also dann nur innerlich, die andere Person redet nur innerlich in Sprachen, nicht laut, ne? Genau, kann man etappenweise weitergeben, kann man an einem Stück weitergeben, wie es für euch, wie es kommt, ne? Genau. Und dann legst du aus für die andere Person. Du empfängst also etwas für die andere Person. Ihr entscheidet, wer zuerst für den anderen eine Sprachenrede mit Auslegung hat und dann wird gewechselt. Also es ist wie beim One-on-One-Prophezeien, nur dass eben nicht sofort prophezeit wird, sondern zuerst kommt die Sprachenrede und dann die Auslegung. Und ihr könnt auch eben in Etappen, ihr könnt zwei Sätze in Sprachen reden, zwei Sätze auslegen, dann wieder zwei Sätze in Sprachen reden, zwei Sätze auslegen. Das könnt ihr auch machen. Oder ihr könnt in Sprachen reden 2 Minuten und dann 2 Minuten auslegen. Okay? Also so wie der Flow einfach ist. Aber zuerst die eine Person für die andere und dann wechselt. Also ihr entscheidet zuerst, wer für den anderen Sprachen redet. Und wichtig, aus dem Verstand raus, geh völlig aus dem Verstand raus, lass dich übernehmen, einfach überleg jetzt nicht im Natürlichen an der 2 Minuten an der Person rum, sondern lass dich vom Geist übernehmen und Gott hat was Übernatürliches für die andere Person. Amen. Lass uns anfangen. Die erste Person fängt an, in Sprachen zu reden. wechseln? So, und jetzt wechseln wir. Jetzt kommt die andere Person zum Einsatz. Halleluja. Kommt ihr langsam zum Ende? Aber es ist wunderbar, es ist wie ein Bienengeschwür. Wunderbar. Da wurde viel ausgelegt, glaube ich. Gott redet. Gott redet zu seinem Volk, wie wunderbar. Stark. Gott redet zur Ermahnung, Auferbauung, Tröstung. Halleluja. Genau, kommt einfach wieder an eure Plätze. Halleluja. Wer hat eben gerade eine Sprachenrede empfangen und konnte sie auslegen? Super, hey, ganz toll, ganz toll. Beklatscht euch mal gegenseitig. Und wer ist auferbaut worden? Wer ist auferbaut worden? Hat Gott gesprochen? Halleluja, Gott spricht zu seinem Volk und durch sein Volk zueinander. Und genau, es gibt noch mal einen Unterschied zwischen Sprachengebet und Sprachenrede, die du dann auslegst. Und ich weiß nicht, ob alle das verstanden haben. Genau, also wir beten zu Gott und wir Sprachenrede, also wir reden im Geist, im Heiligen Geist und das wird dann ausgelegt. Ich denke, wir machen das noch mal. Das war jetzt mal so ein Appetizer. Das ist stark. Ne? Wir merken ja, auch wenn nicht alle das Amt des Propheten haben, das muss auch gar nicht sein, aber Gott hat ein prophetisches Volk und er rüstet sein prophetisches Volk zu in dieser Zeit und wir können alle seine Stimme hören. Und so wunderbar auch füreinander zu hören, wie Gott sein Volk liebt und auferbaut und wow, also möchte, dass der andere emporgehoben wird und Halleluja. Und gesegnet wird. Wie wunderbar ist Gott, oder? Lass uns doch ihm noch mal echt einen mächtigen Applaus geben. Herr, wir lieben dich. Danke, Herr. Danke, dass wir deine Stimme hören können. Wir preisen dich, dass wir im neuen Bund leben. Herr, nicht wie im alten Bund, wo nur ein paar einzelne Propheten dein Reden hören konnten und deine Stimme hören können, sondern dass wir im neuen Bund ein prophetisches Volk sind, die deine Stimme hört und füreinander. Und ich danke dir wirklich für die Ermutigung und die Auferbauung, die du uns schenkst, Herr, durcheinander. Ich danke dir für die Liebe, die fließt untereinander. Halleluja. Und dein Reden, weil du liebst uns so. Und das kommt auch durcheinander zum Ausdruck. Wie wunderbar. Halleluja. Amen und Amen. Und jetzt machen wir 6 Minuten Pause ungefähr. Oder 7 bis 5 nach. 5 nach geht es dann pünktlich hier weiter. Dann kommt Margarita mit einer mächtigen, starken Stunde. Juhu! Applaus